Ja, so mit 10, 11 fing ich an, mich für Astronomie zu interessieren. Und über das Astronomieinteresse, ich wollte Astronom werden. Das hat mich aber letztendlich zur Physik gebracht, weil wenn man Astronom werden will, heutzutage studiert man Physik. Und die Welt der großen Dinge, mit der sich die Astronomie befasst, der steht die Welt der kleinen Dinge gegenüber, mit der sich eben die Elementarteilchenphysik befasst und die Atom- und Kernphysik. Und beides zusammengenommen ist dann eigentlich eine sehr runde Sache. Und im Studium hat mich dann auch interessiert, ob es Möglichkeiten gibt, die Eigenschaften biologischer Organismen, also auch des Menschlichen, überhaupt menschliches, biologisches Leben, Bewusstsein, ob es Möglichkeiten gibt, das auch physikalisch zu beschreiben. Und so bin ich halt im Laufe meines Physikstudiums zu den Arbeiten von Jean-Yves Charon gekommen und Burkhard Heim. Und beide kommen eigentlich unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, dass wir heutzutage nur in der Lage sind, die Wirklichkeit vollständig zu beschreiben, wenn wir weitere Dimensionen einführen. Mit dem klassischen vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, das Albert Einstein quasi eingeführt hat in die moderne Physik, kommen wir nicht aus. Wir können damit nicht alle Teilcheneigenschaften erklären. Erst wenn wir eine konsequente Geometrisierung der Strukturen von Teilchen durchführen, und genau das haben Charon und auch Burkhard Heim getan, dann können wir die Wirklichkeit, die wir beobachten und wahrnehmen, annähernd so beschreiben, wie wir es auch sehen. Ja, und das war eigentlich dann Ausgangspunkt meiner eigenen Arbeiten. Ich habe mich persönlich dann auch für physikalische Themen interessiert, unter anderem auch für die Messung der Konzentration von elektromagnetischer Energie oder elektromagnetischer Strahlung in biologischen Organismen. Ich habe Anordnungen entwickelt und auch angewendet, um die Verteilung elektromagnetischer Energie im Körper zu messen. Das kann man für diagnostische Zwecke nutzen. Und dabei hat sich eben gezeigt, dass je nach Bewusstseinszustand einer biologischen Struktur oder je nach Vitalität einer biologischen Struktur bestimmte energetische Konzentrationen bestehen. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt, wie lassen sich diese Beobachtungen in der Biophysik wiederum verbinden mit den Ergebnissen von Charon und Heim. Und da hat mir das Charonsche Modell, das Elektronenmodell, sehr zugesagt, weil bei Charon sieht es so aus, dass ein Elektron ein Teilchen ist, das wir in der äußeren vierdimensionalen Raumzeit beobachten können. Und an dem Punkt, wo wir dieses Teilchen beobachten, hinter diesem Punkt liegen quasi noch die inneren Dimensionen des Elektrons verborgen. Und nach Charon ist das Elektron im Prinzip eine achtdimensionale Struktur. Das heißt, da, wo wir das Elektron beobachten, ist quasi der Berührungspunkt oder Berührungsbereich der inneren Geometrie des Elektrons. Dahinter sind also noch vier weitere Dimensionen. Und diese innere Raumzeitstruktur jedes einzelnen Elektrons ist wiederum angefüllt mit einem Photonengas, also mit einer Wolke aus Lichtteilchen. Und mit diesem Modell kann Charon jetzt alle Wechselwirkungen, die Elektronen mit der Materie eingehen, kann man vollständig beschreiben. Die elektrostatische Wechselwirkung, also die Abstoßung von Elektronen untereinander, wird in dem Charonschen Modell zu dem Austausch von Photonen in den Innenräumen der Elektronen. Das, was bei Feynman der Austausch virtueller Photonen ist, ist bei Charon auf ganz natürliche Weise sind das Stoßprozesse, Wechselwirkungsprozesse zwischen den inneren Photonen in den Elektronen. Und über diese Wechselwirkung können die Elektronen dann nicht einfach nur Impuls und Energie austauschen, sondern auch Informationen. Denn die Metrik im Innern eines Elektrons ist so angelegt, dass darin eben Zustände, die dieses Photonengas einnimmt, auch gespeichert bleiben. Die innere Raumzeit eines Elektrons pulsiert mit einer bestimmten Frequenz und im Laufe eines Pulsationszykluses durchläuft jetzt dieses Photonengas im Innern des Elektrons alle Zustände, die es jemals eingenommen hat. Somit kann das Elektron quasi seine eigenen Erfahrungen oder Erlebnisse, die es mit der Außenwelt gemacht hat, in Form von Lichtmustern abspeichern. Und diese Gedächtnisinhalte, wenn man so will, kann ein Elektron auch mit anderen Elektronen austauschen. Dazu besteht die Möglichkeit, einmal über die bereits beschriebene elektrostatische Wechselwirkung, den Austausch virtueller Photonen, aber auch über die ganz konkrete Emission und Absorption reeller Photonen, die ein Elektron halt abstrahlt in die äußere Raumzeit und die von einem anderen Elektron dann empfangen wird. Elektromagnetische Strahlung, also Licht und alle Formen von elektromagnetischer Strahlung, hat ja immer seinen Ursprung in den Elektronen. Elektronen sind die Teilchen, die Photonen emittieren und letztendlich natürlich auch die Teilchen, die Photonen absorbieren. Ja, es sind unglaublich viele Speichermöglichkeiten gegeben. Das heißt, ein moderner Computer hat demnach ein sehr geringes Speichervermögen, wenn man das vergleicht mit der Speicherkapazität eines einzelnen Elektrons. Besonders effizient wird diese Speicherung eines Elektrons dadurch, dass Elektronen sich eben zusammenschließen, sich höher organisieren zu Elektronengemeinschaften. Jeder biologische Organismus stellt quasi eine Optimierung einer solchen Elektronengemeinschaft dar. Man könnte also menschliches Nervengewebe genauso verstehen, dass dieses Nervengewebe oder auch das Zellgewebe unseres Gehirns genauso strukturiert ist, dass die Elektronen untereinander optimal Informationen und Bewusstseinszustände speichern und auch untereinander austauschen können. Durch diesen Austausch, wo dann viele, viele Milliarden mal Milliarden Elektronen beteiligt sind, entstehen dann natürlich relativ starke elektromagnetische Felder, die letztendlich dann das, was wir als Erinnerung bezeichnen oder auch als Gedanken bezeichnen, darstellt. Also wenn wir einen Gedanken haben oder ein inneres Bild wahrnehmen, dann ist das letztendlich die Projektion dessen, was eine Vielzahl von Elektronen gleichzeitig simultan miteinander austauschen, kommunizieren. Ich denke, es war natürlich so, dass ich wie jedes menschliche Wesen einfach versucht habe, mir einen Reim auf all das zu machen, was ich wahrnehmen und empfinden kann. Auch irgendwelche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wie funktioniert Erinnerung? Was passiert in meinem Kopf, wenn ich mich an ein Erlebnis aus meiner Kindheit erinnere? Wie kann ich dieses Erlebnis auf einmal hervorholen? Ist es rein chemisch gespeichert in Form von chemischen Molekülen, die nach meinem Tod zerfallen? All solche Fragen habe ich mir natürlich gestellt. Und die Heimschen und Charonschen Modellvorstellungen, die sich aus den Theorien herleiten lassen, haben sich einfach als sehr geeignet erwiesen, um solche Vorgänge zu beschreiben, zumindest modellmäßig zu beschreiben. Und das ging dann noch weiter. Viele Menschen haben ja die Erfahrung gemacht oder sind davon überzeugt zumindest, dass sie auch über Gedächtnisinhalte verfügen, die nicht aus diesem Leben stammen, sondern aus vorangegangenen Verkörperungen. Also Stichwort Reinkarnation. Wenn man sich vorstellt, dass alles, was wir wissen und erlebt haben, in Form von chemischen Molekülen gespeichert ist, dann müsste man ja davon ausgehen, dass das mit dem Zerfall des menschlichen Körpers nach dem physischen Tod weg ist, gelöscht ist, weil es einfach zerfällt. Also gäbe diese Vorstellung, diese rein materialistische Vorstellung von Gedächtnis, ist also nicht geeignet, um solche Erlebnisse und Erfahrungen, über die doch sehr viele Menschen verfügen und über die ich auch verfüge, zu erklären. Aber das Charonsche Modell der Elektronen, und dass die in ihren Innenräumen eben Lichtmuster in Form von Lichtmustern Gedächtnisinhalte speichern können, bietet sich da natürlich an. Das heißt, ich kann hier ohne weiteres davon ausgehen, dass die Elektronen, aus denen mein Körper zusammengebaut ist, dass die auch nach meinem physischen Tod noch weiter existieren. Weil Elektronen sind Elementarteilchen, die prinzipiell unzerstörbar sind. Die also eine zumindest theoretisch unbegrenzte Lebensdauer haben. Dazu kommt noch, dass man sich vorstellen kann, dass Elektronen, die einen bestimmten biologischen Organismus organisiert haben und dessen ganze biochemischen und biophysikalischen Vorgänge während des Lebens steuern über die elektromagnetischen Felder, die sie generieren, dass diese Elektronen oder zumindest ein gewisser Teil, ein Hardcore, Essenzelektronen, substanziell das ausmachen, was wir als menschliche Seele bezeichnen. Solche Modellvorstellungen gab es bereits auch schon in früheren Zeiten, lange bevor die moderne Elementarteilchenphysik die korpuskulare Struktur der Materie offengelegt hat. So gab es zum Beispiel im 19. Jahrhundert den Jesuitenpater Teilhard de Chardin, der bereits eine Korpuskulartheorie der menschlichen Seele entwickelt hat. Er hat sich vorgestellt, dass nach dem physischen Tod eines Menschen ein gewisser substanzieller Bruchteil fortbesteht und auch zusammenbleibt. Und diese Korpuskel, diese Teilchen, bilden quasi das, was wir als menschliche Seele bezeichnen. Und diese Teilchen transportieren dann quasi auch das an Erinnerung und Bewusstsein und Emotionen mit, nehmen das mit in eine jenseitige Daseinsform. Oder wenn man jetzt auch andere spirituelle Konzepte hernimmt, kann man sich auch vorstellen, dass sich eine solche Essenz-Elektronengemeinschaft wiederum verkörpern kann. Und dass, wenn dann ein menschliches Wesen wieder herangewachsen ist, diese Essenzelektronen ihre Informationen wieder preisgeben an die Gesamtheit der in einem Körper vorhandenen Elektronen. Genau sowas habe ich auch schon gehört und da gibt es auch Zeugnisse, sogar Messungen wurden gemacht. Ja, das ist denkbar, denn ich habe bei meinen Arbeiten über die Charonsche Elektronentheorie festgestellt, dass es bestimmte Resonanzbedingungen gibt. Aber zunächst einmal noch zu einer ganz wichtigen Eigenschaft dieser elektronischen Innenräume. In der Dimetrik dieser elektronischen Innenräume führt dazu, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sich umkehrt. Dazu ein kurzes Beispiel. Wir kennen alle die Beobachtung, wenn wir eine heiße Tasse Kaffee auf den Tisch stellen und wir gehen eine halbe Stunde aus dem Zimmer, wollen den Kaffee dann trinken und ist er kalt. Er ist abgekühlt. Die Energie, die da konzentriert war in der Tasse Kaffee, hat sich verteilt. Das heißt, es geht ins Chaos. Also in der äußeren Raumzeit erleben wir, dass die Natur immer bestrebt ist, alles irgendwie in ein Chaos zu überführen. Aber in den Innenräumen der Elektronen ist es aufgrund der Metrik ganz anders. Das hat Archibald Wheeler von Princeton University schon vor etlichen Jahrzehnten gerechnet, dass eben die metrische Struktur von schwarzen Löchern es nahelegt, dass dort negentropische Effekte zu beobachten sind. Also Effekte, die dazu führen, dass sich Dinge zu einem höheren Ordnungsgrad entwickeln. Und dann, wie gesagt, habe ich diese Konzepte angewandt auf die Charonsche Elektronentheorie und habe aus seinem Formalismus eine Resonanzbedingung hergeleitet. Und da geht daraus hervor, dass wenn alle Energie im Innern eines Elektrons, also das gesamte Photongas, sich bündelt auf ein Superphoton, also einen Quantenzustand, der dann quasi alle anderen Zustände in sich zusammenzieht und bündelt, dass dann eine Resonanzbedingung dafür sorgt, dass sich diese innere Raumzeit des Elektrons mitsamt dieser Lichtwolke, die da drin ist, aus der äußeren Raumzeit ablösen kann. Das heißt, normalerweise klebt ein Elektron an der äußeren Raumzeit fest. Es kann hier nicht einfach verschwinden. Aber unter bestimmten Bedingungen, wenn also ein bestimmter Bündelungsgrad der Energie im Innern des Elektrons erfolgt ist, ist dieses Elektron in der Lage, sich aus der äußeren Raumzeit abzukoppeln. Und dieser Prozess, den kann man jetzt spirituell deuten. Wir können das auch in Beziehung setzen zu den Charonschen und Heimschen Dimensionsgesetzen. Burkhard Heim hat zusammen mit Dröscher ein Dimensionsgesetz. Ergebnis, dass eine mögliche Dimensionszahl für das Hyperraumgefüge die 12 ist. Also wenn wir 12 Dimensionen nehmen, sind wir in der Lage, alles, was wir hier beobachten können, zu beschreiben. Alle Teilcheneigenschaften, wir können die Massen, die Ladungen, den Spin aller bekannten Teilchen bis auf beliebige Stellen hinterm Komma genau berechnen. Das hat Heim geschafft. Charon hat das auch geschafft. Er hatte nur nicht die Rechenzeit und ist deshalb nicht zu so vielen Stellen hinterm Komma gekommen. Aber letztendlich sind beide Formalismen ineinander überführbar. Gut, wir haben also die äußere Raumzeit mit 4 Dimensionen. Wir nennen das mal R4. Und dann haben wir weitere 4 jenseitige Dimensionen. Bei Burkhard Heim ist das der S4, bei Charon ist es die innere Raumzeit der leptonischen Teilchen, also der Elektronen. R4 und S4 bilden also einen Raum mit 8 Dimensionen. Und dieser wiederum ist eingebettet noch in einen Hyperraum. Der wird bei Heim G4 genannt. Dieser G4 könnte man auch schon fast dran denken, das dürfte der Wohnsitz des lieben Gottes sein. Also auch der Ursprung allen Seins, aller Dinge. Das heißt, die 8 Dimensionen der diesseitigen und jenseitigen Welt gehen aus der Hyperstruktur G4 hervor. Alles zusammen sind es 12 Dimensionen. Und mit diesem Konzept, das in sich hochsymmetrisch ist, können wir alle beobachtbaren Phänomene im Kosmos beschreiben. Und das ist eben dann das Spannende. Wie kann ich sowas deuten? Wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt für ein Elektron oder dann in der Folge auch für eine Essenz-Elektronen-Gemeinschaft, den R4 zu verlassen und in einen anderen dimensionellen Raum überzugehen, dann kann man damit zum Beispiel postmortale Zustände beschreiben. Also ein Leben nach dem Tod. Oder vielleicht sogar ein Übergang in den G4. Da würden sich solche spirituellen Ereignisse wie die Himmelfahrt Jesu Christi anbieten. Ja, das könnte man sich vorstellen, dass der Auferstehungsleib Jesu Christi, dass der ein so hohes Energieniveau hatte, dass seine gesamte Materie, die seinen Leib ausmachte, in der Lage war, aus dem R4, also dem bekannten Raum-Zeit-Kontinuum, herauszutreten, in eine höhere Dimension überzuwechseln. Verbunden natürlich mit dem Freiheitsgrad, jederzeit auch wieder aus dieser höheren Dimension zurückzukehren in den R4. Also wir sehen, dass die moderne Physik hier heutzutage möglicherweise das Fundament liefert, um alle möglichen spirituellen Erfahrungen oder auch Überlieferungen aus den Religionen zu beschreiben und quasi ein naturwissenschaftliches Fundament zu liefern für die spirituellen Erfahrungen, die Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende berichtet haben. Das ist richtig. Ich will mal eine ganz einfache Modellvorstellung entwickeln, wie man jetzt diese 12 Dimensionen relativ leicht geometrisch sich vorstellen kann. Stellen wir uns vor, die äußere Raumzeit, in der wir jetzt eingebettet sind, also der Weltraum, das, was wir als reale Existenz wahrnehmen, das sei eine Fläche. Elektronen repräsentieren dann auf dieser Fläche Kugeln. Das heißt, den Innenraum von Elektronen stelle ich mir jetzt mal vor als die Oberfläche einer Kugel, also eine in sich gekrümmte Fläche. Und eine Kugel auf einer Fläche hat einen Berührungspunkt. Der Ort, wo die Kugel auf der Fläche aufliegt, das wäre quasi der Punkt, an dem wir das Elektron beobachten. Hinter diesem Punkt verbergen sich aber weitere Dimensionen, die auch über die bekannten Wechselwirkungen, elektromagnetischen Wechselwirkungen, die entsprechenden Eigenschaften dieser Teilchen dann generieren. Der angesprochene Resonanzeffekt bedeutet jetzt, Wenn diese Energie im Innern des Elektrons gebündelt ist auf ein Superphoton, dann ist diese Kugel in der Lage, abzuheben. Sie kann sich von der Fläche, von der äußeren Raumzeit lösen. Und so kann man sich vorstellen, sie steigt dann auf in eine höhere Dimension, in die unsere Raumzeit wiederum eingebettet ist. Naja, und das ist dann eben genau der G4. Der Berührungspunkt ist da, das heißt, das Elektron ist von seiner gravitativen Wechselwirkung mit der Materie abgekoppelt. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass wenn sich das Elektron noch in der Umgebung, in der Nähe der äußeren Raumzeit aufhält, es ist ja nur in einer anderen Dimension, eine metrische Verrückung hat stattgefunden, dass trotzdem noch dort gewisse Wechselwirkungen möglich sind mit denen in der Materie verbliebenen Elektronen. Also es ist nicht unbedingt ein abruptes Abreißen aus dem R4, sondern ein Entrücken. Und da müsste man in der Folge, in der Zukunft mal quasi die verschiedenen Aggregatzustände des Geistes untersuchen, ob es da verschiedene Entrückungsebenen gibt. Ja, auch das wird eigentlich nahegelegt durch die Arbeiten von Burkhard Heim, der mit seinen Untersuchungen zur Logik auch festgestellt hat, dass es verschiedene ordnungsentelechiale Schachtelungen gibt, Schichtungen. Und das alles legt wieder nahe, dass wir hier auch das Konzept der Evolution vor uns haben. Dass also die Materie insgesamt, dass der Materie insgesamt Gesetzmäßigkeiten innewohnen, die dazu führen, dass die Materie sich immer höher organisiert. Von einzelligen Lebewesen bis zu höher entwickelten Spezies, Wirbeltiere, schließlich der Mensch. Naja, und wer will glauben, dass das damit aufhört? Die Entwicklung kann beliebig weitergehen, auch wenn wir uns das heute vielleicht noch nicht vorstellen können. Vielleicht haben wir mit den Religionsstiftern, die im Laufe der Weltgeschichte aufgetreten sind, eben besonders hoch, spirituell hochentwickelte Spezien bereits kennengelernt, die uns bereits den Weg weisen in ein höheres Bewusstsein und auch in höhere Freiheitsgrade, dass man sich in weiteren Dimensionen als nur denen, die wir sehen und anfassen können, bewegen kann. Nehmen wir mal einen Stein. Ein Stein hat eigentlich jetzt von seiner Motorik her keinen Freiheitsgrad. Er unterliegt einfach der Gravitationswechselwirkung und er ist passiv. Das heißt, er kann nicht frei entscheiden, wo er sich aufhält. Er ist darauf angewiesen, dass irgendjemand ihn in die Hand nimmt und ihn an eine andere Stelle bringt. Er kann sich nicht von sich selbst her bewegen. Dann sehen wir, dass im Laufe der biologischen Evolution Organismen sich entwickelt haben, die in der Lage waren, sich innerhalb der dreidimensionalen Raumstruktur, die wir hier auf der Erde oder im ganzen Universum vor uns haben, sich frei zu bewegen. Das war schon etwas mehr Freiheitsgrade. So ein Baum hat zumindest schon mal den Freiheitsgrad, er kann in die Höhe wachsen. Ja? Aber er ist trotzdem noch an seinem Ort gebunden. Er kann sich nur durch Fortpflanzung, kann er auf seine Nachkommen, kann er eine gewisse Mobilität seiner Spezies erreichen und sich halt ausbreiten. Dann geht es natürlich weiter. Tiere haben Fortpflanzungsorgane entwickelt, Beine oder sogar schon diese Geißeltierchen, ne, haben durch diese kleine Geißel, waren sie in der Lage, sich in einer Flüssigkeit frei zu bewegen. Manche Lebewesen haben sich sogar in die Lüfte erhoben. Ja. Also sagen wir mal, den dreidimensionalen Raum, den haben wir uns als biologische Lebewesen recht frei erschlossen. Aber die Räume, die darüber geschachtelt sind, oder Hyperräume, die sind wohl nur durch Phasenübergänge in höheres Bewusstsein zugänglich. Und an dieser Schwelle steht der Mensch in dieser Zeit. Der liegt sicher auch eher auf der Ebene des Bewusstseins. Der Mensch ist ja in der Lage, aufgrund seiner Denkkapazität, seiner neuronalen Kapazität, er kann reflektieren, er kann nachdenken, er kann anders als Tiere Werkzeuge nicht nur benutzen, sondern auch selber herstellen. Ja, wir wissen von Affen, von gewissen Primaten, selbst Vögel benutzen Werkzeuge, um zum Beispiel Nüsse oder irgendwas aufzubrechen. Oder der Affe kann einen Stock benutzen, um sich eine hochhängende Banane von der Staude runterzuschlagen. Aber der Affe kann keinen Faustkeil herstellen oder Werkzeuge, die für spezielle Anwendungen gedacht sind. Er kann irgendeinen Gegenstand, den er vorfindet, benutzen, aber er könnte ein Werkzeug nicht selber herstellen. Das ist also zum Beispiel schon ein gewisser Bewusstseinssprung, der da stattgefunden hat. Der Mensch ist darüber hinaus in der Lage, über die Struktur und Beschaffenheit des Universums nachzudenken und zu erforschen. Und er ist in der Lage gewesen, sich Instrumente herzustellen, mit denen er seine eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten stark erweitert hat. Während Tiere nur in der Lage sind, über ihre physisch vorhandenen Organe mit der Außenwelt zu kommunizieren, hat der Mensch sich adaptive Optiken entwickelt. Ja? Also denken wir nur mal an das Fernrohr oder das Mikroskop. Der Mensch hat sich somit die metrischen Dimensionen der diesseitigen Welt sehr stark erschlossen. Und jetzt ist er dabei, selbst über diese Metrik hinauszugehen, weil er erkannt hat, auf der Ebene der Physik, dass unsere Wirklichkeit nicht nur aus den Dimensionen besteht, die wir sehen und anfassen können, sondern dass es hinter den Dingen noch weitere Dimensionen gibt. Und wir sind jetzt eben gerade dabei, die Eigenschaften dieser weiteren Dimensionen zu entdecken, zu erforschen und eventuell sogar irgendwann technologisch zu nutzen. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt so, dass man jetzt folgern könnte, dass die tote Materie sich aus sich selbst heraus, nur aus sich selbst heraus, zu höherem Bewusstsein aufschwingt. Das ist nicht unbedingt gesagt. Es kann genauso gut sein, dass aus höheren Dimensionen, aus dem G4, Impulse kommen, die energetische Impulse kommen, die tote Materie dazu anregen, sich zu Bewusstsein zu entwickeln. Sprich, hier kommen wir unter Umständen sogar zu einer Harmonie zwischen dem wissenschaftlichen Ansatz der Evolution und dem religiösen Ansatz der Schöpfungslehre oder der Vorstellung, dass es einen Schöpfer gibt, der das alles gemacht hat. Oder der auch Einfluss nimmt auf die weitere Entwicklung und Evolution in bestimmten Bereichen. Also es ist durchaus auch vorstellbar, dass es so ist, dass wir letztendlich auf die Kommunikation mit dem G4, also letztendlich auf die Kommunikation mit Gott, angewiesen sind, um uns bewusstseinsmäßig wirklich über das zu erheben, wo wir jetzt sind. Ja. Also Stichwort, es gibt in dem Sinne keine Selbsterlösung, sondern Erlösung oder das Gewinnen weiterer Freiheitsgrade ist davon abhängig, dass ich bereits mit Materie oder Strukturen in Kommunikation trete, die bereits so gebündelt sind. Weil aus sich selbst heraus kann ein Elektron das ja nicht lernen, wie es sich bündelt. Es muss es hervorgeführt bekommen. Es kann dann sich eben auch so verhalten wie ein Elektron, wo die Energie bereits quasi schon gebündelt ist, aber es braucht den Anstoß von außen quasi. Der Anstoß kann von einem Schöpfer kommen oder von einem höher entwickelten Lebewesen, ja, von einem Religionsstifter, von einem Mensch, der über ein sehr hohes Bewusstsein verfügt und in der Lage ist, andere Menschen dazu anzuleiten, auch ein solches höheres Bewusstsein zu entwickeln. Naja, wir kennen ja aus den Religionen das Prinzip der Barmherzigkeit, dass also jetzt Menschen, die ethisch und spirituell hoch entwickelt sind, große Liebe empfinden zu ihren Mitmenschen und natürlich aus dieser großen Liebe heraus auch Hilfestellung geben. Ja, ich bleibe mal beim Beispiel Jesus Christus, der Heiland. Er hat so große energetische Kapazitäten, dass er andere Menschen heilt, dass er sie aus Zuständen herausholen kann, in denen sie gebunden sind, aufgrund Energiemangels, da kann er sie herausheben. Oder wir kennen das Gleiche auch aus indischen Religionsvorstellungen, das Bodhisattva-Prinzip. Ein Erleuchteter, der eigentlich jetzt für sich als individuelles Lebewesen völlige Befreiung erlangt hat vom diesseitigen Dasein, der auch nicht zurückkommen müsste, aber der vielleicht einfach nur aus dem Grund der Nächstenliebe, weil er sein, zurückgebliebenen Freunden, Verwandten, Bekannten helfen will, auch den Zustand zu erreichen, in dem er bereits ist. Also aus Nächstenliebe heraus. Deshalb gehe ich davon aus, dass es von oben immer Hilfestellung geben wird. Es wird immer hochentwickelte Seelen geben, die bereit sind, in das Diesseits zu gehen, um quasi ihre Mitmenschen spirituell zu befruchten und ihnen auf den Weg zu helfen. Das ist für mich ein ganz wesentliches Element, das auch herauskommt aus der modernen Physik. Das Prinzip der Nächstenliebe. Der freie Wille heißt letztendlich, kann sich jedes Lebewesen in jede beliebige Richtung entwickeln. Jedem Lebewesen wohnt prinzipiell das Bestreben inne, sich nach oben zu orientieren. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit für das individuelle Bewusstsein, sich zu sagen, ich will einfach mal nicht den Weg nach oben, sondern den Weg nach unten gehen. Diese Freiheit hat jeder Mensch. Auch wenn er damit vielleicht gegen natürliche Konzepte oder gegen Naturgesetze verstößt. Ja? Der Mensch kann auch böse Dinge tun. Er muss sie nicht tun, aber er kann es tun. Es ist einfach seine freie Entscheidung. Ja, so ist eben auch vorstellbar, dass es Menschen gibt, die aufgrund egoistischer Überlegungen sich überlegen, okay, ich baue mir meine Elektronen so um, dass sie möglichst viel Energie ansaugen, dass ich nichts hergib, sondern dass ich mir von anderen was nehme. Ja, dass ich mir irgendeine Senke einbaue in mein System. Ja. Ich meine, da sind wir dann bei den Konzeptionen, Gut und Böse, Teufel oder solche Dinge, dämonische Kräfte, all das lässt sich natürlich auch mit diesen physikalischen Modellvorstellungen beschreiben. Das heißt, welchen Weg das einzelne Individuum wählt, innerhalb seiner Bewegungsfreiheit, welchen Weg es geht, bestimmt es letztendlich selbst. Aber wenn ein Wesen den Weg nach unten wählt, dann bedeutet es, dass es damit nicht nur sich selber bindet, sondern auch zur weiteren Bindung an die Materie anderer Lebewesen beiträgt. Wir erleben ja tagtäglich beides auf der Erde. Wir sehen, es gibt Menschen, die rücksichtslos ausbeuten, andere Menschen oder auch die Ressourcen dieses Planeten. Und es gibt Menschen, die sich in selbstopfernder Weise für andere Menschen aufopfern und aus dem Prinzip der Nächstenliebe heraus handeln. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass Letztere schließlich obsiegen. Solange Wasser flüssig ist, bewegen sich die einzelnen Moleküle relativ sanft aneinander vorbei. Natürlich stoßen die Moleküle auch zusammen und übertragen dabei immer einen Teil ihrer Bewegungsenergie auf das andere Teilchen. Aber diese Stoßprozesse sind noch relativ klein. Die übertragene Energie reicht nicht aus, um ein einzelnes Molekül aus dem gesamten Flüssigkeitsverband herauszustoßen. Wenn aber jetzt das Wasser erhitzt wird, heißt, es wird mehr Energie zugeführt. Auf der molekularen Ebene heißt das, dass die Teilchen immer heftiger aneinander stoßen. Dass also die Energieübertragungen immer höher sind, die einzelnen Energieportionen. Schließlich wird so viel Energie übertragen, dass einzelne Teilchen aus dem Flüssigkeitsverband herausgestoßen werden. Und das ist dann der Übergang, der Phasenübergang in die Dampfphase, ja? Beim Wasser jetzt als Beispiel. Das heißt, Energiezufuhr in ein System bedeutet immer, dass das System an irgendeinem Punkt in einen neuen Aggregatzustand übergehen muss. Es kann nicht in einem solchen Zustand verbleiben, weil einfach, wenn eine bestimmte Energiemenge zugeführt ist, ist dieser Zustand nicht mehr haltbar. Es sei denn, man kapselt jetzt die Flüssigkeit ein. Wenn man jetzt den Kochtopf völlig hermetisch zumachen würde, Druckkessel, ja. Aber auch da gibt es Grenzen. Irgendwann wird die Energie so groß, dass das explodieren würde. Man kann das also vielleicht noch für eine gewisse Zeit aufhalten, einen solchen Phasenübergang. Aber letztendlich, wenn einfach immer mehr Energie zugeführt wird, dann will diese Energie auch irgendwann irgendwas machen, etwas bewirken. Und genauso ist es im Geistigen auch. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo sehr viel Energie zugeführt wird und auch verbreitet wird durch die informellen Strukturen, durch die Kommunikationsstrukturen, die unsere Gesellschaften bieten. Und das wird zwangsläufig zur Folge haben, dass wir Phasenübergänge auch in geistigen Bewusstseinsbereichen erleben werden. Ja, das ist die G4-Ebene, ganz sicher. Also das kann ich nicht anders verorten als aus der G4-Ebene. Weil von dort kommt, wird die Energie eingestrahlt, die letztendlich zur Bündelung unserer Photonengase im Innern der Elektronen führt. Gott ist die Quelle dieser Energie und er führt letztendlich somit auch die Regie. Und wenn man den überliefernden Schriften glaubt, so weiß Gott immer ganz genau, Tag und Stunde. Weil er kann ja rechnen. Und wenn man aus einer übergeordneten Ebene auf dieses System blickt, kann man sich ja sehr genau prognostizieren, was wann geschehen wird. Einfach aufgrund von Energiebilanzgleichungen. Wann ein Übergang stattfindet. So wie ein Physikstudent im zweiten Semester ausrechnen kann, wie viel Kalorien Wärme er einer Flüssigkeitsmenge von einem Liter zufügen muss, bis diese von der Flüssigkeits- in die Dampfphase übergeht. Also ich persönlich kann nur eigentlich nur sagen, was ich tue. Ich versuche mich so gut wie möglich und so innig wie möglich mit Gott zu verbinden und die Beziehung zu ihm zu pflegen und weiterzuentwickeln. Also Religiosität ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Dazu gehört dann auch, wie ich das lebe, wie ich dem Leben einhauche, wie ich Energie von Gott beziehe. Und da ist natürlich jeder Mensch frei, wie er das für sich lebt. Ich versuche das, indem ich auch die Möglichkeiten annehme, die Gott bietet, Energie zuzuführen. Ja? Also als christlicher Mensch freue ich mich über jedes Abendmahl, das ich feiern kann, über jedes Sakrament, das ich empfangen kann, über jedes Lied, das ich anstimme zum Lob und Preise Gottes. Und das kommt sofort zurück. Wenn ich Gott lobe und preise, wenn ich ihm danke, dann beschenkt er mich dafür. Weil er sieht und hört das gerne, wenn wir uns freuen über das, was er uns schenkt. Und wenn ich weiter schenken kann. Denn wer schenkt, der wird beschenkt. Wer sich an die Quelle hält, wird selbst zur Quelle. Wo Religion missbraucht worden ist, in Form von Machtstrukturen, die dann Alleinvertretungsanspruch stellen, ja, oder solche Dinge, um andere Menschen zu beherrschen oder auch geistig und physisch auszubeuten. All solche Strukturen sind eben auch im Kochtopf drin und die Energie wird zugefügt. Und diese Strukturen werden sich nur so lange halten können, bis die Energie so groß wird, dass diese Strukturen zerlegt werden. Und dann wird es halt einen Phasenübergang geben. Davon werden auch, sagen wir mal, klerikale Strukturen nicht verschont bleiben. Weder im Christentum, noch im Islam, noch in jedweder anderer Weltreligion. Wo immer Strukturen sind, die starre Konzepte vermitteln, Dogmen, die nicht hinterfragt werden dürfen oder die nicht selbst erfahrbar sein sollen. All sowas hat wenig Bestand bei einem dissipativen Prozess, wie sie einen Phasenübergang darstellt. Ja, aber das, was eben mit der Frequenz Gottes geschmiedet worden ist, das ist unvergänglich und unsterblich. Und das wird über alle materiellen, chaotischen Prozesse hinaus Bestand haben. Ich glaube auch persönlich nicht an den vollständigen Untergang der Menschheit oder an solche Szenarien, dass wir hier das Leben auf der Erde vollständig auslöschen. Ich gehe davon aus, dass es einen relativ heftigen Zusammenbruch unserer derzeitigen globalen Zivilisationsstruktur gibt. Aber deshalb werden viele Menschen weiterleben. Wir werden uns vielleicht für eine gewisse Zeit unsere Kartoffeln und Eier selber beschaffen müssen, ne? Das mag sein. Sowas sehe ich eher als konkrete Perspektive. Wenn öffentliche Ordnung oder öffentliche Strukturen zusammenbrechen werden, dann wird man auf sich selbst alleingestellt sein oder auf den Nächsten angewiesen sein. Dann werden kleinere organisatorische Strukturen dazu beitragen, den Erhalt der menschlichen Spezies zu gewährleisten. Aber der Mensch wird immer wieder bemüht sein, höhere organisatorische Strukturen zu schaffen, sofern sie seinem Fortbestand und seinem Fortkommen dienen. Ja gut, das ist vielleicht die Frage nach der Motivation Gottes. Warum hat er etwas geschaffen außerhalb von sich? Ich bin davon überzeugt, dass Gott ein von Liebe durchdrungenes Wesen ist, Bewusstsein ist. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man die Wesen, die man liebt, wenn man von denen wieder geliebt wird. Also wenn man Liebe schenkt und diese Liebe wird erwidert. Und um diese Erfahrung zu machen, war Gott darauf angewiesen, zu schöpfen. Und letztendlich ist also die Motivation seiner Schöpfung, die Ursache dafür ist seine Liebe, seine Liebesfähigkeit, seine unbegrenzte Liebesfähigkeit. Die halte ich als den wesentlichen Antriebskern für die ganze Schöpfung. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es mich gibt und warum es dich gibt und uns alle gibt, weil Gott uns liebt. Deshalb gibt es uns. Und weil er sich freut, wenn wir ihn auch lieben.